Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Viele Leute sollen reich geworden sein mit Bitcoins, Ether und anderen Kryptowährungen. Doch die Geschichten vom schnellen Geld, wie sollte es anders sein? Sie ziehen auch dubiose Geschäftemacher an, die profitieren wollen vom Hype, vom Wunsch nach anstrengungslosem Wohlstand. Manche sind auf die faulen Versprechungen reingefallen und stehen jetzt mit leeren Händen da. Philipp Banse über den Betrug mit Bitcoins. Ja, hallo und herzlich willkommen vom Kanal. Heute gibt es eine neue Projektvorstellung von mir, ein neues High-Yield-Investment-Programm namens BitSequenz. Ein YouTuber, der sich als Fabio K. bezeichnet, versuchte seine Zuschauer zu bewegen, ihr Kryptogeld in BitSequenz zu investieren. Eine Webseite, die Investoren eine enorme Rendite zusicherte, dank angeblich schlauer Algorithmen und automatisierten An- und Verkaufs verschiedener Kryptowährungen. Und wenn du hier investieren möchtest, hier winken 3% täglich und das auf eine Lebensdauer, solange wie das Programm läuft. Und das war dann leider nicht sehr lange. Genau 50 Tage. Wir sind mittwochs rausgekommen, donnerstags in der gedruckten Zeitung und dienstags mittags war die Plattform abgeschaltet und ist komplett spurlos verschwunden. Jens Tönnesmann ist Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit in Hamburg. Seine Recherchen dürften maßgeblich dazu beigetragen haben, dass BitSequenz eingestellt wurde. Tönnesmann hatte zu Recherchezwecken selbst Kryptowährung im Wert von 25 Euro bei BitSequenz investiert. Und tatsächlich habe ich dann jeden Tag eine Mail bekommen, in der stand, ja, aus deinem Einsatz, den du hier investiert hast, wurden dir wieder 3% gut geschrieben und so konnte ich quasi dabei zusehen, wie sich mein Geld vermehrt, allerdings nur auf dieser Plattform BitSequenz. Und es wäre relativ kompliziert gewesen, das dann wieder zurück zu überweisen. Also man konnte schon sehen, da sind Leute am Werk und eben keine schlauen Algorithmen so wie vorgegaukelt. Tönnesmann rief Telefonnummern an, die kurz darauf von der Webseite verschwanden. Er reiste nach Leeds in England, wo die Firma hinter BitSequenz angeblich ihren Sitz hatte. Und in der Tat war dann niemand da und in dem ganzen Gebäude und übrigens auch in den Nachbargebäuden kannte keiner BitSequenz. Im Gegenteil, die Leute sind in Panik verfallen, als sie gesehen haben, dass ihre Adresse da angegeben ist. Tönnesmann veröffentlichte also seine Recherchen. Had been doing some little bit investing in BitSequenz, trying to give it a shot. Und eine knappe Woche später wollten Menschen, die BitSequenz Kryptogeld anvertraut hatten, ihr Guthaben checken, öffneten BitSequenz.biz und stellten fest: Blam, she's gone. Webseite weg, Geld weg, Täter weg. Zu Lebzeiten hatte BitSequenz genaue Statistiken veröffentlicht. Waren die, wofür einiges spricht, sagt Journalist Tönnesmann, korrekt? Dann hat die Plattform mehrere Millionen Dollar innerhalb weniger Wochen eingesammelt und einen deutlich geringeren Betrag wieder ausgezahlt. Das heißt, man muss befürchten, dass damit ein einstelliger Millionenschaden verbunden war und die Leute, die BitSequenz gemacht haben, vielleicht auch mit einem einstelligen Millionenbetrag getürmt sind. Also für die hat sich das alles gelohnt. Bitcoin, aus dem Honig eine Million, das ist lit, lit, lit, lit, Litecoin. Opfer reden von irgendwelchen Blasen. Ich kauf mir eine Villa und du mähst mein Rasen. Die Kurse digitaler Kryptowährungen sind steil gestiegen. Überall hört man Geschichten von Menschen, die über Nacht zu Millionären geworden sein sollen. Das weckt Träume und Gier, die Betrüger ausnutzen wollen. Die Beschwerden von Betrugsmaschen rund um Kryptowährungen nehmen zu, sagt Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen. Also ein Modell ist beispielsweise, dass Verbraucher angesprochen werden und auf Nebenverdienstmöglichkeiten hingewiesen werden, also dass man rund um Bitcoin irgendwelche Tätigkeiten erbringen soll, die dann gut entlohnt werden. Verbraucherschützer Brandes weist jedoch darauf hin, dass vor allem viele Angebote rund um Kryptowährungen nach Betrug riechen. Kryptowährungen selbst wie Bitcoin oder Ether seien zwar extrem riskant, aber per se kein Betrug. Richtig, sagt Friedemann Brenneis, Journalist und Betreiber von Coinspondent.de, einem Blog, das über Kryptowährungen berichtet. Brenneis sagt, Bitcoin und Ether seien große, auch gesellschaftspolitisch ambitionierte Digitalwährungen. Allerdings gibt es neben diesen bekannten mittlerweile weit über 1500 andere Kryptowährungen. Und es sind viele Projekte dabei, wo eine Kryptowährung ins Leben gerufen wird, die zwar verkauft und gehandelt werden kann und technisch funktioniert, wo aber das eigentliche Ziel ist, das Geld von denjenigen, die damit handeln, in die Taschen derjenigen, die diese Kryptowährung ins Leben gerufen haben, wandern zu lassen. Sehr umstritten etwa ist OneCoin, ein schwer zu durchschauendes Produkt, das ihre Vermarkter als Kryptowährung bezeichnen. Das offizielle Produkt sind Informationspakete rund um Kryptowährungen. Das teuerste kostet 55.555 Euro. Enthalten sein sollen Tokens, also eine Art Gutschein, mit denen dann die Kryptowährung geschürft werden können soll. Die angebliche OneCoin-Gründerin Ruja Ignatova sagte im Juli 2017 in einem Webinar: Wir sind eine Firma, die Bildungspakete verkauft. Wir sind kein Investment, wir verkaufen keine OneCoins, wir verkaufen keine Kryptowährung. Wir sind eine völlig legale Firma. We are a legal company. We do nothing illegal. Verbraucherschützer warnen jedoch davor, Geld in OneCoins zu stecken, weil das Produkt sehr undurchsichtig sei. Doch nach Erkenntnissen der deutschen Bankenaufsicht BaFin sammelte der deutsche Vertriebspartner im Jahr 2016 satte 360 Millionen Euro von deutschen Anlegern ein, die OneCoins erwerben wollten, und leitete das Geld weiter ins Ausland. Die Bankenaufsicht sperrte daraufhin die Konten des Vertriebspartners. Den Firmen des OneCoin-Konglomerats verbot die Bankenaufsicht, OneCoins in Deutschland zu verkaufen oder für OneCoins zu werben. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat OneCoin-Geschäftsräume in Bulgarien durchsuchen lassen. Auch das Oberlandesgericht Hamm sieht einen begründeten Straftatverdacht. Die Ermittlungen unter anderem wegen Betrugs gehen weiter. Morgens erstmal Kurse checken, auf die Kurve wetten, über Nacht noch reicher werden, ohne rappen. Die Opfer sagen, dass sie Kohle hätten. Stimmt, dieses Papier kannst du bald nur noch in den Ofen stecken. Wir reden jetzt nur noch auf Coin-Basis, beim Toy-Tartis.